Muggel neckt, oh, Muggel versteckt und niemand was weckt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt, ist gut. Der ist angebrochen, still hat es sich rumgesprochen, denn um 3 Uhr heute Nacht hat Dachau wieder aufgemacht. Hurra, hurra, der Holocaust wird endlich wahr. Hurra, hurra, der Holocaust ist da. Fensterscheiben fliegen ein, kauf nicht mehr bei Juden ein. Zigeuner schwuchteln und der Rest kommen alle ins Kartell. Hurra, hurra, der Holocaust wird endlich wahr. Hurra, hurra, der Holocaust ist da. Anne Frank schreibt neue Märsche. Buchenwald läuft live im Fernsehen. Friedmann, der entschuldigt sich. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Hurra, hurra, der Holocaust wird endlich wahr. Hurra, hurra, der Holocaust ist da. Staatsvertreter und auch die Antifa-Vertreter in die Gaskammer gesteckt. Hauptsache der Dreck ist weg. Hurra, hurra, der Holocaust wird endlich wahr. Hurra, hurra, der Holocaust ist da. Ja, sie schaufeln Massengräber, Jehovas Zeugen und die Neger. Die Kugel muss bezahlt schon sein. Wir sind doch kein Sozialverein. Der Holocaust ist da. Einmal lebt der kleine Tropf am Meister.